Ja, vielen Dank. Freut mich hier in dem netten neuen Trotz allem zu sein. Danke, dass ihr gekommen seid. Meine politische Sozialisation ist eng mit der Graswurzelrevolution verbunden. Ich war aktiv in 80er, 90er Jahren. Ich habe dann einen kleinen Schnitt gemacht, bin Anfang der 2000er Jahre nach Südfrankreich, nach Marseille gezogen, wo ich seither wohne und auch in einem anarchistischen Projekt mitmache, in einer selbstorganisierten anarchistischen Bibliothek, dem CIRA, Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, und habe dann vor allem in Französisch und in Deutsch zu Albert Camus publiziert zuerst und dann auch zu anderen Anarchistinnen. Das ist so ein bisschen zu meinem Hintergrund, ohne das jetzt hier zu lange auszuführen. Und mache aber nach wie vor auch beim Buchverlag Graswurzelrevolution mit. Und dort haben wir eigentlich, das hat auch jetzt mit diesen beiden Veranstaltungen hier und dem Black Pigeon Morgen zu tun, eine Serie eigentlich schon von bestimmten Büchern veröffentlicht, die auch eine inhaltliche Ausrichtung haben. Nämlich, das eine geht so in Richtung Anarchismus weltweit. Das ist das, was morgen passiert. Das ist auch sehr aktuell zu Syrien 2011 bis 2013. Und zum Sudan in den 80er Jahren forschen wir. Es gibt auch so eine neue, im Sommer rausgekommene Sondernummer Anarchismus weltweit von der IZ3W. Die haben uns angefragt, da haben wir mitgemacht. Das sind also einige Beiträge von uns. Und dann gibt es eine zweite Und dann gibt es so eine zweite neuere Ausrichtung. Einige Publikationen betreffen anarchistische Frauen. Anarchistinnen, Feministinnen, Anarcha-Feministinnen, wie immer es auch genannt werden will, wo wir jetzt doch auch schon eine Reihe veröffentlicht haben. Es hat angefangen mit Übersetzungen zu einer anarchistischen Theoretikerin in Frankreich, Simone Weil. Dann eine Biografie einer Attentatskritikerin und Anarcha-Feministin im Individualanarchismus in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg und danach Rirette Maître Jean. Und jüngst sind jetzt zwei Bücher herausgekommen, beide aus diesem Jahr, Amparo Poc, I Gascon, was ich vorstellen werde, und ganz neu, erst seit ein paar Wochen raus, neu übersetzte Texte von Clara Wichmann. Wir haben die Herausgeberin und Übersetzerin Renate Brucker hier im Publikum, freut mich sehr. Das sind also so ein bisschen Veröffentlichungen unbekannter anarchistischer Frauen, Anarcha-Feministinnen, die sozusagen aus der Historie und aus dem Vergessen zu entheben uns wichtig ist. Ich selber habe jetzt dieses Buch natürlich nicht geschrieben, das mache ich jetzt als Mitverleger. Es hat allerdings auch den Grund, der Autor Martin Baxmeier zu Amparo Poc, er wohnt gar nicht weit, nämlich in Münster, hat aber kurz vor Fertigstellung des Buches einen sehr, sehr tragischen, wohl nur in Münster möglichen Unfall gehabt. Ist nämlich von einer Fahrradfahrerin angefahren worden, gestürzt und leider auf den Rinnstein im Fußgängerüberweg mit dem Kopf aufgeschlagen und schwer verletzt, hat eine... Entschuldigung. Nur herein, kein Problem. Hallo. Hallo. hat leider eine schwere Gehirnoperation über sich ergehen lassen müssen und ist seither leider sehr beeinträchtigt. Er hat nur noch die kognitive Fähigkeit, 30 Minuten pro Tag sich konzentrieren zu können. Und hat also unter den Umständen das Buch fertig geschrieben. Und ich kann euch kaum beschreiben, wie er mir erzählt hat, wie glücklich er war, als er von der Druckerei das fertige Buch noch gekriegt hat. Wir haben auch einmal während der Leipziger Buchmesse im Frühjahr versucht, mit ihm eine Lesung zu machen, die dann zwar über eine Stunde gedauert hat, aber etwas vorzulesen oder zusammenzufassen fällt ihm noch ein bisschen leichter, als jetzt kognitiv zu lesen oder zu schreiben. Aber das war dann nicht mehr möglich, weil er war dann danach praktisch 14 Tage, musste er sich davon erholen. Also er kann leider gar keine Buchvorstellung mehr machen. Deswegen mache ich das jetzt in Vertretung. Ja, Amparo Poc y Gascón ist eine der drei Gründerinnen der Mujeres Libres in der Spanischen Revolution. Aber viel, viel mehr. Martin Baxmeyer schreibt in seiner Einleitung: Als ich zum ersten Mal Erzählungen mit Amparo Poc y Gascón aus dem, das ist ihre wichtigste Artikelserie, Sanatorium des Optimismus unter ihrem ursprünglichen Titel Die Wissenschaft im Tornister in den Bürgerkriegsausgaben der anarcho-feministischen Zeitschrift Mujeres Libres las, wollte ich meinen Augen nicht trauen. Wie konnte jemand in solch einer Situation so kunstvolle, so bunte, so fröhliche, so treffsichere und zugleich im besten Sinne lebensbejahende Texte schreiben? Dazu muss man sagen, Martin Baxmeyer hat eine Uni-Abschlussarbeit, die ist auch veröffentlicht, zur Tendenz der Dichtung und Literatur im Spanischen Bürgerkrieg von spanischen Anarchistinnen geschrieben und dort zu seinem Betrüben festgestellt, dass es einen sogenannten nationalistischen Turn oder Wendung unter den Anarchistinnen während der Revolution und dem Bürgerkrieg gegeben hat, wonach deren literarische Produktion immer nationalistischer geworden ist. Und diesen Turn hat zum Beispiel Amparo Poc überhaupt nicht mitgemacht, deswegen konnte er die bei seiner Uni-Abschlussarbeit auch nicht so richtig verarbeiten und deshalb auch nochmal über sie speziell eine ganz eigene Forschung, er ist Hispanist, angestellt. Und bevor ich euch das Buch jetzt eigentlich ein bisschen im Detail und auch in einigen Lesungen vorstelle, im zweiten Teil des Buches sind diese Texte aus dem Sanatorium des Optimismus, die ursprünglich in dieser Zeitschrift Mujeres Libres von 1936 bis 1938 publiziert worden sind, in Übersetzung von Martin Baxmeyer auch abgedruckt. Und so zwischendrin lese ich euch immer ein paar vor, weil die einfach so lustig, optimistisch und lebensbejahend sind. Ein Text vom 1. Mai 1936, Eröffnung und Triumphzug. Es leuchtet wie ein Katzenauge in der Dunkelheit. Es ist leicht und groß, mein Sanatorium, ganz neu und auf göttliche Weise grenzenlos. Ehe ich die Türen öffne, Herr Besucher, möchte ich Ihnen das Dienstpersonal vorstellen und Ihnen die Abteilungen zeigen. Unser Personal verteilt das Lächeln in prall gefüllten Schachteln wie Bonbons. Es schaut in den Tag wie unschuldige Kinder, die ein Spielzeug anstaunen. Es hüpft und klatscht in die Hände vor Freude. Das ist ungewöhnlich im Pflegedienst. Das ganze Sanatorium ist erfüllt von einem ungleichmäßigen Licht, das den Augen nicht wehtut, sondern die Haut kitzelt. Es ist ein Licht in gelben und weißen Streifen, das wie ein Band aus Perlen über den blauen Wänden liegt. Dazu gibt es auch eine Anmerkung, eine ausführliche von Martin. Das Blau, also die Farben, die oft bei ihren Texten auftauchen, Blau ist hier gemeint als Farbe der Utopie. Oh, Herr Besucher, Sie können nicht ermessen, wie das Licht meines Sanatoriums ist. Es kommt herein wie ein kleines, vergnügtes Pferdchen ohne Zaumzeug. Und weil es nichts gibt, was es filtert oder bricht oder aufhält, hier gibt es ja noch nicht einmal Fenster, hat es etwas Frisches, Freundliches und Sanftes, wie es das Licht in anderen Häusern nicht hat. Es ist ein ganz und gar einfaches Licht, ein Licht von der Straße, wie Sie, Herr Besucher, es gewiss schon gesehen haben, morgens so gegen 10 oder 11 Uhr, wenn es frisch und leicht über den Parks und den kleinen Plätzen ausgebreitet liegt. Ich habe einen sehr sympathischen medizinischen Direktor. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Schauen Sie ihn sich an. Er sagt, er lebe seit den ersten Erschütterungen der Welt. Zuerst lachte er von den Vulkanen der geologischen Frühzeit herunter, dann ritt er auf den Rücken der riesigen Reptilien des zweiten Zeitalters und die Reptilien, als sie ihn auf sich spürten, wedelten auf linkische und unbeholfen grazile Weise mit dem Schwanz. Danach erblühte er auf buschigen Pflanzen und wiegte die ersten Menschen in den Schlaf wie ein großzügiges Leuchten in der schwarzen Wolke ihrer primitiven Bemühungen. Und heute ist er noch genauso rein, aufrecht, schlicht, gesund und frisch wie ein junger Kerl. Sie selber schauen ihn an und mögen nicht glauben, dass ein so junger Mann die Intelligenz und Reife besitzt, die nötig sind, um ein Unternehmen dieser Kategorie zu leiten. Außerdem, Herr Besucher, haben Sie gesehen, wie er auf einem Bein herumhüpft und für sich alleine tanzt und springt. Sie haben gehört, wie er Lieder singt und lacht, ganz offen und einladend. Das alles empört Sie und Sie sehen mich an mit dem Ausdruck zornigen Protests. Oh, mein medizinischer Direktor ist ganz unverzichtbar für das Sanatorium. Nichts könnten wir tun ohne ihn. Sogar das Licht würde sich zurückziehen wie eine Schnecke, der man die Fühler berührt hat, und es würde ausgehen mit einem Seufzer. Was würde aus uns werden ohne unseren Direktor? Gute Laune, wie er heißt, der sich um alles kümmert und der alles leicht macht, freundlich und unterhaltsam. Es gibt einige wertvolle Gehilfen. Wackere Ärzte und bildhübsche Krankenschwestern, die Patienten mit offenen Armen empfangen. Ich nenne ihnen die wichtigsten. Doktor, guter Appetit. Rund und rosig, mit Augen sanft wie Konditorcreme und rein wie klares Wasser. Doktor, glücklicher Traum, lang und angenehm, verschlafen und immer mit einem genussvollen Lächeln auf den Lippen. Doktor, Menschenliebe, voller Arme und Herzen wie ein orientalisches Götterbild. Und dann die Krankenschwestern, die ewige Hoffnung, voll unerschöpflicher Zärtlichkeiten, die breite und bewegliche Fantasie, die sympathische Schwester Lachen, die heute allen so merkwürdig fremd vorkommt, weil die Mikrobe des Nachdenkens überall ihre tödlichen Epidemien auslöst. Das geht dann noch weiter und der Schlussabsatz ist: schauen Sie nur, Herr Besucher, schauen Sie aus dem Fenster, dort draußen stehen unsere Patienten wie eine lange schwarze Schlange aufgereiht. Was wird das wieder für eine Arbeit für uns? Wir werden uns jetzt verabschieden müssen, Herr Besucher, denn diese armen Leute leiden, während sie auf den modernsten und effizientesten Verfahren der Therapie warten. Da ist der Eifersüchtige, der Argwöhnische, der alles schwarz sieht, der Pessimist, der Misstrauische, der Aggressive, der Rechthaber, der Egoist, der alles ausmisst, berechnet und kontrolliert, der Schwankende, der Schüchterne, der Rachsüchtige. Nun denn, meine guten Leute, öffnet die Flaschen aus unseren Vitrinen, damit die Luft vor Freude zittert. Gehen Sie, Herr Besucher, gehen Sie, gleich werden die Tore geöffnet und die Sprechstunden beginnen. Der medizinische Direktor tanzt wie ein Kreisel und singt wie ein heiserer Kessel. Mein Herz steht unter höchstem Druck. Herein mit allen, die leiden. Die Vernunft ist beiseite geräumt und wir können mit vollen Händen all unsere Schätze des Glücks verteilen. Hier habe ich die traurige Menschheit. Lasst uns beginnen. Wie schön. Das hat übrigens Anspielungen an Erasmus von Rotterdams Lob der Torheit. Das ist so ein bisschen typisch für die Schreibweise von Amparo Poc y Gascón. Ich werde in Zukunft nur ihren Namen nennen, Amparo Poc. Im Grunde heißt die noch viel länger, so ein spanischer Name ist sehr lang. Und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, weil sie auch Medizinerin war, also ausgebildete Medizinerin. Und das aber eigentlich als literarische Verarbeitung nur benutzt hat, um die Verhaltensweisen, Eigenschaften und so weiter, die sie eben als kritisch, satirisch ablehnt und im Grunde in dem Sanatorium dann behandeln will, dargestellt wird. Sie ist geboren in Saragossa, und zwar in einer eher mittelständischen, militärischen Familie. Der Vater, und das ist bereits ein großes Problem, José Segura Poc, war beim Militär. Und sie hat sich schon in jüngster Kindheit ganz viele Geschwister, also eine vielköpfige Familie, ganz früh schon mit dem Militärvater komplett überworfen. Ihr eigener Sohn sollte sie später sogar noch als böses Weib bezeichnen. Und jetzt der Sohn sich erinnern an Amparo Poc. Das Thema Amparo Poc war bei mir zu Hause praktisch tabu. Du musst dir klar machen, wie konservativ meine Familie war. Und Amparo war in ihren Augen so etwas wie der Teufel. Ihre Schul- und Studienkameraden hatten richtig Angst vor ihr. Sie wollten möglichst nichts mit ihr zu tun haben, weil sie fürchteten, sie könnte sie mit ihren radikalen Ideen anstecken. Sie war zum Beispiel berüchtigt dafür, dass sie für das Recht auf Abtreibung eintrat. Und das war damals ganz fürchterlich. Eine andere Sache vielleicht auch nochmal, so, dass ihr ein paar Sachen seht von ihr. Das war sie als frühe Studentin. Das ist ein typisch weiblicher Haarschnitt, ganz, ganz konservativ. Und den hatte sie dann auch nicht lang. Also praktisch alle spanischen Frauen im äußerst patriarchalen, vorrevolutionären Spanien sind mit dem Haarschnitt rumgelaufen. Und ihr wichtiger, eigentlich dann selbstständiger, der alle wieder verschreckt hat, Haarschnitt war der Bubi-Schnitt. Deswegen ist der Bubi-Schnitt und nicht dieses Bild auch auf dem Titelbild des Buches. Und gleichzeitig war sie aber auch Studentin, und zwar eine der ersten überhaupt in Spanien. In ihrem ersten Semester 1922 bis 1923 war sie sogar die einzige Studentin unter 435 Männern. Das zeigt also schon noch in den 20er Jahren, wie konservativ und frauenfeindlich Spanien war. Frauen sollten einfach zu Hause bleiben, in Herd Mutter werden. Sie hat sich auch früh mit einer Studentin gestritten, die den Frauen überhaupt die Mutterschaft angetragen hat und sonst nichts. Und war eigentlich immer streitsüchtig, aber gleichzeitig auch ungeheuer Respekt vor dem menschlichen Leben ausstrahlend. Hier ein kleiner Abschnitt. Vom großen Respekt, den man allen menschlichen Wesen gegenüber bewahren muss, schrieb sie schon in einem Text 1927. Auch ihre pazifistischen und gewaltfreien Überzeugungen, die sie insbesondere während des Spanischen Bürgerkriegs aufrechterhielt und öffentlich verteidigte, erklären sich aus dieser bedingungslosen Menschenliebe. Und dann jetzt zu ihrem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Das ist der erste Text in dieser Serie Sanatorium des Optimismus, die in vielen Ausgaben der Zeitschrift Mujeres Libres abgedruckt wurde. So bricht sie zum Beispiel schon hier eine Lanze für die gesundheitsfördernde Wirkung der guten Laune. Und sie tut dies in einer kunstvollen, allegorischen Erzählung, die fast so etwas sein könnte wie die literarische Geburtsurkunde jenes Doktor Gute Laune, der während des Bürgerkriegs ihr erfundenes Sanatorium leitete. Durchaus bemerkenswert kritisiert sie in einer Zeitschrift in dieser Zeit, La Voz de la Región, bereits die hemmungslose Umweltzerstörung in ihrer Heimatstadt, die anderen kritischen Geistern ihrer Zeit noch keine Zeile wert war. Am auffälligsten jedoch ist Amparo Poch y Gascons satirisches Talent. Sie war eine Satirikerin ganz eigener Art. Sie konnte mit einer Volte, einem ironischen Seitenhieb oder einer eleganten Formulierung Missstände schonungslos bloßlegen, ohne dabei die Verantwortlichen vor den Kopf zu stoßen. Wenn es so etwas gäbe, müsste man sie wohl eine freundliche Satirikerin nennen. Sie hat also Medizin studiert und 1929 auch mit Auszeichnung abgeschlossen, als, wie gesagt, eine, es kam dann noch eine hinzu, zwei von diesen Studentinnen, und war sehr früh, also als studentische Praktikantin schon im Klinikum von Saragossa, dann hat sie sehr früh auch Kinder behandelt, war eine unermüdliche Verteidigerin der Rechte und Gesundheit von Kindern und musste sich dann auch mit typischen Frauenkrankheiten beschäftigen als Ärztin, vor allem mit den damals verbreiteten Folgen der Syphilis, die sie dann aber auch in der Umkehrung, dass nämlich Frauen selbst an dieser Geschlechtskrankheit schuld seien, den Männern zuschrieb. Poch y Gascons Kritik richtete sich ausdrücklich gegen das rücksichtslose, gesellschaftlich aber akzeptierte Verhalten infizierter Männer, die keineswegs einsehen mochten, warum ihre Erkrankung sie daran hindern sollte, ihre Libido hemmungslos auszuleben. Poch y Gascons nennt dieses Verhalten, Zitat, ein noch nicht strafbares Verbrechen. Die eigentliche Schandtat liegt für sie in der ungerechten Zuweisung der Verantwortung. Denn bis tief in das 20. Jahrhundert hinein wurde die Syphilis, auch in der Literatur, ausschließlich als Frauenkrankheit dargestellt, als eine Art biologische Bestrafung verderbter weiblicher Lüsternheit und jener, die ihr erlagen. Zitat Poch. Für die armen Kinder und Frauen will ich hier mit einer Mahnung an die männliche Moral schließen, zwischen all den Stimmen, die die Frau als unrein und frivol beschimpfen, und all den Fingern, die seit Generationen auf sie zeigen als ewiger Krankheitsherd. Ihr Moralisten von Kanzel und Rednertribüne, denkt an jene andere, die männliche Moral, die solche Dramen verursacht und die aus Nachlässigkeit blüht zwischen dem Weinen des Kindes und der Resignation der Frau. Denkt an die Konsequenzen der Unreinheit des Mannes. Sie schloss übrigens ihr Studium mit einer Arbeit über die Behandlung von Schussverletzungen ab, hat die dann auch später immer wieder weitergegeben und natürlich war das ihr bei der Tätigkeit als Ärztin während dem Spanischen Bürgerkrieg äußerst nützlich und sie hat es dann auch Ausbildung dazu gemacht. Schon 1932 hat sie ihre vielleicht bekannteste Arbeit geschrieben, das sexuelle Leben der Frau. Aufklärungsbroschüren hat sie immer wieder publiziert, also gegen das katholische, damals sehr verbreitete Tabu um den weiblichen Körper, die Reduzierung des weiblichen Lebens auf Mutterschaft, gegen die ist sie vorgegangen. So, dann bisschen ihre Kontakte waren schon, das ist ein bisschen unklar noch von der Forschung her, aber sehr wahrscheinlich schon zu ihrer Studienzeit zum Anarchismus hin. Nach Informationen Rodrigos, das ist ihre spanische Biografin, besucht es schon die 16-jährige Amparo, Treffen anarchistischer Sympathisantinnen und Sympathisanten und entdeckte die großen anarchistischen Zeitungen, Zeitschriften der Zeit. 1918 soll sie auf einem dieser Treffen den berühmten Anarchosyndikalisten Angel Pestaña erlebt haben. Im Exil hielt sie später freundschaftliche Kontakte zur Familie Pestañas, der 1936 gestorben war. Pestaña hat auch mal in der Spaltung der 30er Jahre mit der CNT dann eine nicht im Parlament vertretene, aber eine von ihm sogenannte syndikalistische Partei gegründet und kann jetzt sagen, entweder aus Überzeugung oder aber auch aus Freundschaft zu Pestaña ist Amparo Poc auch dieser syndikalistischen Partei beigetreten. Wie Amparo Poc überhaupt in ihrem politischen Leben enorm viele Widersprüche ausgehalten hat, also Anarchistin, Partei, ist nur einer von mehreren dieser Widersprüche. Während ihres Studiums war sie bereits regelmäßige Besucherin der Ortsniederlassung der CNT, also der großen Gewerkschaft, der Arbeitskonföderation, und gab dort auch relativ schnell Alphabetisierungskurse. Sie hatte rednerisches Talent und gab dann auch in diesen Ateneos wurden die genannt, den kulturellen Treffs der spanischen anarchistischen Bewegung, Sondersprechzeiten für Arbeiterinnen. Als Ärztin, sagte sie, am Bett eines Kranken muss jede Ärztin und jeder Arzt, Zitat, alle Erwägungen über Prestige, soziale Kategorien und wirtschaftlichen Gewinn vergessen. Ist zum Beispiel sehr bekannt von ihr, die waren ja damals nicht krankenversichert, dass viele Arbeiterinnen sie behandelt hat und dann auch noch die Arzneien für sie eingekauft hat. Also selber als Ärztin noch Geld für ihre Patientinnen ausgegeben hat. Sie lebte also zunächst in Saragossa und ging dann 1934 nach Madrid, um wiederum als Frauen- und Kinderärztin zu arbeiten und trat dann endgültig dem Gesundheitssyndikat der CNT bei. Dort setzte sich stark für natürliche und kostenlose Verhütungsverfahren ein. Jetzt kommen hier vom Autor, das überspringe ich ein bisschen, zwei Kapitel. Das eine Kapitel heißt, geht deine Teller spülen über antifeministische Strömungen innerhalb der anarchistischen Bewegung Spaniens von 1870 bis zur Spanischen Revolution bis 1939. Da wird es einem richtig gehend übel. Ganz stark ist da auch die schon genannte plutonistische Tradition, die sehr antifeministisch war, auf fruchtbaren Boden gefallen und wurde dann auch von Anarchisten weiter kolportiert. Und dann gibt's aber auch ein weiteres Hier zum Beispiel auch ein Kommentar von ihr zu dieser antifeministischen Tradition von ihr 1928. Wer die weibliche Rolle auf ihre Funktion als Ehefrau und Mutter reduziert, der sperrt die Frau in den schlüpflichen Bereich des Sexuellen, den sie nur verlassen darf, um in der Küche oder in der Nähstube hin und her zu wandern. Die Mutterschaft kann kein Vorwand sein, um Rechte und Ziele von Frauen zu beschneiden. Zu sagen, nur weil sie Mutter sei, könne die Frau nichts anderes sein, ist genauso absurd wie zu behaupten, für den Mann ergeben sich Beschränkungen seiner Geistesgaben und Privilegien, nur weil er Vater ist. Dann gibt es ein ganzes Kapitel auch, das heißt die vollständige Revolution, über profeministische Strömungen innerhalb der anarchistischen Bewegung Spaniens, auch von 1870 bis 1939. Das waren also zwei Stränge, die parallel zueinander existierten. Die profeministischen Strömungen bezogen sich im Anarchismus auf durchaus profeministische männliche Vertreter. Ich hatte gerade Proudhon für die antifeministische Tradition genannt. Bakunin muss ganz stark für die Rechtsgleichheit von Männern und Frauen und auch für die Integration in den Arbeitsmarkt von Frauen als diejenige anarchistische Tradition genannt werden. Ich überspringe jetzt hier auch vieles. Sie hat dann in Madrid die anderen beiden Mitbegründerinnen, sie zusammen mit zwei anderen, die in Madrid in anarchistischen Kreisen verkehrten, haben die Mujeres Libres gegründet. Das war Lucia Sánchez Saunil und Mercedes Coma Posada. Die waren von den Charakteren her ganz unterschiedlich auch für sie. Es waren also sehr individuell ausgeprägte Personen. Amparo Poc war die einzige von den dreien, die praktisch nicht aus der Arbeiterklasse kam, die also direkt aus einem mittelständischen Militärfamilie kam. Die anderen beiden kamen aus der Arbeiterklasse, aber doch auch waren sehr unterschiedlich. Mercedes Coma Posada war mit einem Maler verheiratet. Der Maler war der einzige überhaupt, der in der Zeitschrift Mujeres Libres Skizzen beigetragen hat, also der einzige, der überhaupt als Mann dort eine Funktion hatte. Alle anderen Artikel in Mujeres Libres waren, es war eine reine Frauenzeitschrift. Sánchez Saunil wiederum war so ein richtiger Heißsporn und war auch Lesbe, was damals in der Zeit also nochmal komplett auch innerhalb der anarchistischen Bewegung Anfeindungen nach sich gebracht hat. Amparo Poc übrigens war das damals, was man heute wohl als Anhängerin von Polyamorie bezeichnet hat, hatte also während ihrer anarchistischen Phase in der Spanischen Revolution fast immer mehrere männliche Liebesbeziehungen und sich auch oft über monogame Beziehungen lustig gemacht, in dem Sinne, wird es dir da nicht langweilig, jeden Morgen mit demselben am Frühstückstisch zu sitzen. Es hat dann eine Aktivität von Amparo Poc innerhalb der Spanischen Revolution und dann auch schnell im einsetzenden Bürgerkrieg gegeben. Ich hatte schon kurz erwähnt, sie war natürlich Ärztin und ist dann als Ärztin der Sanité in Lazaretten aktiv gewesen. Überhaupt zur Beteiligung der Gruppierung Mujeres Libres an Aktivistinnen innerhalb der anarchistischen Bewegung ist natürlich auch die Frage, inwiefern haben sie propagiert, dass Frauen dann auch in die Milizen eintreten. Das wurde von der anarchistischen Bewegung übrigens stark propagiert als die fortschrittlichste Form der Frauenintegration, die der Anarchismus zeigen würde. Es gab also eine auffällige öffentliche Überrepräsentation der Milicianas junger, meist attraktiver Frauen in männlicher Arbeitskleidung, oft mit dem Gewehr über der Schulter, und zwar auf Plakaten, Fotos und Titelseiten der anarchistischen Zeitung in der republikanischen Zone. Das schien fast allgegenwärtig, schreibt Martin Maxmeyer. Das ist allerdings durch eine Realität etwas zu korrigieren. Mary Nash ist eine der wichtigsten, neben Vera Bianchi auch, die schon vorher Publikationen über die Mujeres Libres veröffentlicht haben, hat in einer meisterlichen Interpretation der symbolischen Repräsentation der Milicianer darauf hingewiesen, dass die bildliche Darstellung kämpfender junger Frauen ein vorrangig männliches Publikum provozieren sollte, sich eilends bei den Milizen zu verpflichten, um das Kriegshandwerk nicht allein den Mädchen zu überlassen. Mädchen in Anführungszeichen. Sie waren, also diese Milicianas auf den Plakaten, salopp gesprochen eine Art, Zitat Mary Nash, erotisierende Appetithappen für den männlichen Kriegsdienst. So zeigte sich dann für die realen Milicianas auch die Realität. Während die erwähnten Propagandafotos meist unter Zuhilfenahme professioneller Models geschossen wurden, die sich hübsch zurechtgemacht in durchaus aufreizenden Posen ablichten ließen, traf die wenigen Frauen, die tatsächlich bis an die Front und in die Männerwelt des Krieges vordrangen, der männliche Sexismus dort oft noch härter als in der Etappe. Meist gab man ihnen gar keine Waffen in die Hand, sondern sie mussten das Essen zubereiten oder wieder einmal die Teller spülen. Also das vor diesem Hintergrund war Amparo Poc Ärztin in Lazaretten und gleichzeitig überzeugte Pazifistin und gewaltfreie Antimilitaristin. Sie empfand ohnehin wenig Bewunderung für Frauen, die es an die Front zog, um zu kämpfen. In ihrer Erzählung »Fürchterlicher Fehlschlag«, das ist auch hier hinten abgedruckt, lästert sie grimmig über Feministinnen, die ihre Kinder in großen Pappkartons verstauen wollen, um in den Krieg zu ziehen. Zu ihrer Vorstellung des Feminismus komme ich dann noch. Weil also dann nicht nur an der Front, sondern auch in der Etappe die männlichen Genossen ein komplettes Desinteresse an feministischer Organisierung hatten, haben im Frühjahr 1936 ausgehend von diesen drei Frauen die Gründung der Mujeres Libres stattgefunden. Zunächst um die Zeitschrift herum, die rauszubringen. Sarah Berenguer, eine der ist erst vor kurzem der Nähe von Marseille gestorben, hat zu Amparo Poc dann gesagt, für mich war Amparo unter den drei Gründerinnen, die so viel für unsere Bewegung getan haben, diejenige, die mich als Anarchistin am meisten geprägt hat. Also sie war für viele ein richtig gehendes Vorbild. Jetzt geht es ein bisschen genauer um die Gründungsphase der Mujeres Libres. Es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen. Eine hatte sich in Madrid gegründet, eine in Barcelona. Und die haben auch erstmal 33, 34, 35 unabhängig nebeneinander existiert, bevor sie sich überhaupt dann gekannt haben und zusammengeschlossen haben. Ja, das überspringe ich jetzt. Hier nochmal zur Veränderung des Aussehens von Amparo Poc. Amparo Poc hatte zu Beginn der 30er Jahre bereits öffentlich die traditionellen schweren Reifröcke und hoch aufgestapelten Frisuren der Spanierinnen als für neue Frauen ungeeignet erklärt und ihren Worten auch Taten folgen lassen. Die Kurzhaarfrisur, die sie zu ihrem Examen trug, war der klassische Bubikopf. Ich hatte das schon erwähnt. Immerhin hatte sie schon als Studentin ihren Vater in Harnisch gebracht, weil sie in Hose, Jackett und Krawatte auf die Straße ging, eine Mode, die damals Marlene Dietrich aus Hollywood nach Europa mitgebracht hatte. Und damals war das alleinige Gehen auf die Straße in Spanien sowieso verpönt. Es musste der Vater oder der verheiratete Ehemann mitgehen. So, jetzt komme ich ein bisschen zum politischen Selbstverständnis der Mujeres Libres. Zunächst mal, wie die auch untereinander und intern diskutiert haben. Wenn die Mujeres Libres, wie noch zu zeigen sein wird, also schon ständig Konflikte mit anarchistischen Großorganisationen, kritischen Gruppen und Einzelpersonen ausfechten mussten, weil die eben nicht anerkannt wurden als Frauenorganisation, so darf man sich auch den Zustand innerhalb ihrer Organisation nicht als eine friedliche Idylle der Meinungsgleichheit vorstellen. Die bemerkenswert offene und öffentliche Diskussionskultur des spanischen Anarchismus ließ unterschiedliche Meinungen immer wieder zutage treten. Man sollte sich hüten, derartige Widersprüche als politische Zerwürfnisse oder gar Ansätze zur Spaltung zu missdeuten. Die anarchistische Bewegung Spaniens war eine diskutierende Bewegung mit allem, was dazugehört. Die bereits erwähnten Widersprüche in der Zeitschrift Estudios zur Frauenfrage, also wo es im Grunde eine antifeministische Strömung und Veröffentlichung gegeben hat und eine profeministische, sind hierfür nur ein Beispiel. Und auch innerhalb der Publikation der Mujeres Libres wurde gestritten. Über die Rolle und Bedeutung der Arbeit in der revolutionären Gesellschaft zum Beispiel, aber auch über solch brisante, in den 30er Jahren viel diskutierte Themen wie Eugenik und Euthanasie. Das ist natürlich für Amparo Poc als Ärztin, die auch, wie ihr schon bei dem ersten Text ein bisschen gesehen habt, auch von einer gesundheitsfördernden Kraft der guten Laune als wichtige Thematik, auch kritische Thematik, sehr wichtig gewesen. Sie hatte aber so eine Vorstellung von Gesundheit fördert gute Laune und als Ärztin hatte sie auch einen positiven Begriff von Gesundheit. Dann hatte sie aber gegenüber diesen traditionellen patriarchalen Vorstellungen von Mutterschaft eine andere Form von Mutterschaft propagiert, die, was Amparo Poc bewusste Mutterschaft nannte, die vor allem für junge Arbeiterinnen und Bäuerinnen vermittelt werden sollte und im Grunde eine alte Forderung in Sachen Frauenemanzipation gewesen war. Sie beinhaltete keineswegs nur das Recht von Frauen, sich bewusst für oder gegen Kinder zu entscheiden, eine in den 30er Jahren in Spanien für sich genommen schon revolutionäre Forderung, sondern um eine solche Entscheidung überhaupt treffen zu können, musste zuerst eine Reihe tiefgreifender sozialer Veränderungen durchgesetzt werden. Sexuelle Aufklärungsarbeit, ich hatte schon erwähnt, dass sie mehrere Aufklärungsbroschüren geschrieben hat, das Recht auf Familienplanung, sprich Verhütung und Abtreibung und ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen den Geschlechtern. So, jetzt kommt ein bisschen das Verständnis der Mujeres Libres zum Feminismus, weil wir gerade diese Inhalte hatten. Aus heutiger Perspektive, so schreibt der Autor, betrachtet gibt es keinen Zweifel, dass die Mujeres Libres eine feministische, ja sogar radikal feministische Organisation waren. Damals allerdings hat man sich vom Feminismus distanziert, auch die Mujeres Libres haben sich vom Begriff des Feminismus distanziert, weil nämlich diejenigen, die sich 20er, 30er Jahre in Spanien selber als Feministin bezeichnet haben, waren reiche Frauen, also aus wohlsituierten Oberklassenverhältnissen und die haben Arbeiterinnen überhaupt nicht angesprochen. Die haben sich zum Beispiel auch einerseits für ein Wahlrecht eingesetzt, das war natürlich für anarchistische Milieus und dann aber auch für eine anarchistische Frauenorganisation nicht unbedingt der Ausbund der Emanzipation. Und diese feministischen Frauen haben sich zudem sogar auch noch für ein Zensuswahlrecht, also an Besitztum, Reichtum geknüpftes Wahlrecht ausgesprochen, das natürlich für Arme und Proletarierinnen wiederum Ausschlussmechanismus war. Und weil das dermaßen klassenspezifisch auf reiche Frauen zugeschnitten war, der Begriff Feminismus auch in der Öffentlichkeit, ja, es hat sogar damals eine, da schreibt er drüber, eine Feministin gegeben, die den Begriff Feminismus wieder mit der spanischen Kirche und dem Katholizismus verbinden wollte und sogar mit einer konservativen Vorstellung von Mutterschaft, haben sich die Mujeres Libres selber nicht als feministisch bezeichnet. Aber nach dem damaligen Begriff, heute müsste man sie ganz sicher als anarcho-feministisch bezeichnen, aber dieser Begriff anarcho-feministisch eigentlich in der Form, wie wir ihn heute verstehen, erst nach 68 im Anarchismus so verbreitet worden. Man müsste das jetzt also retrospektiv rückwirkend auf sie, und ich denke, man kann das auch sie so zu bezeichnen, aber sie selber haben in ihren Artikeln, in ihrer Rhetorik nicht von Feminismus gesprochen. Es gibt sogar einen satirischen Text von ihr darüber. In ihrer Erzählung Schrecklicher Fehlschlag verspottet Amparo Poc y Gascón Treffen solcher Frauengruppen als Modenschauen und mechanisiertes Kasperletheater und geht mit ihren Forderungen grausam ins Gericht. Das ist so ein bisschen auch die Tradition 19. Jahrhundert, zum Beispiel in den USA, wer sich da ein bisschen auskennt, da war es auch so, dass weiße Feministinnen das Frauenwahlrecht nur für weiße Frauen gefordert haben, um damit einen Gegenpart überhaupt zu schwarzen Männern auch zu finden. Deswegen auch diese damals noch übliche Ablehnung des Begriffs Feminismus. So, und dann kommt man natürlich hier vielleicht noch eine Würdigung dieser Verbindung der Mujeres Libres mit der Arbeiterbewegung. Mujeres Libres stellte zum ersten Mal in Spanien die Frauenfrage aus einer Klassenposition heraus, schreibt die Historikerin Mary Nash. Schon in ihrem ersten Editorial, datiert auf den 1. Mai 1936, distanzierte sich die Organisation unmissverständlich vom Feminismus. Statt von Feminismus sprach sie, die Organisation, vom ganzheitlichen Humanismus. Das war also praktisch ihr Ersatzbegriff. Die Männer in der anarchistischen Bewegung dagegen waren komplett überhaupt gegen eine eigenständige Organisierung von Frauen. Und das Übliche war eigentlich, das kennt man natürlich in jeglicher Form, der Vorwurf der Männer wurde beständig erhoben, ihre Organisierung wolle die anarchistische Bewegung spalten. Sie selber formulierten ihre politischen Ziele in einer Art dreifachen Versklavung der Frau, also Mujeres Libres jetzt. Versklavt seien Frauen zum einen als Arbeiterin durch kapitalistischen Arbeitsmarkt und Lohnabhängigkeit, zum anderen als Frauen in ihren Familien und Beziehungen, in denen die Männer das Sagen hätten, und schließlich auch durch ihre Unwissenheit. Die erste Form der Sklaverei, davon waren die libertären Aktivistinnen überzeugt, würde die soziale Revolution beseitigen. Die zweite Form der Sklaverei zu bekämpfen, hatten sie ihre Organisation gegründet. Die dritte aber gingen sie auf vielfältige Weise und ihrer täglichen Arbeit an, der Kampf gegen Unwissenheit. Das war eine ganz wichtige Aktivität der Mujeres Libres, die zu ihrer Hochzeit übrigens, also Ende 37, 20.000 Frauen organisiert hatte. Das Schulungszentrum der Mujeres Libres in Madrid beispielsweise bot neben Kursen zur Alphabetisierung in dieser Reihenfolge Seminare zu folgenden Themen an. Arithmetik, also jetzt für Frauen, Arithmetik, Grammatik, Literaturgeschichte, Geometrie, Geographie, Geschichte, Rechenwesen, Naturwissenschaften, Anatomie, Physiologie, Sprachen, Zeichnen, Landwirtschaft, Kindermedizin. Es bildete Krankenschwestern und Sekretärinnen aus. Es gab eine Fahrschule, die erste für Frauen in der Hauptstadt überhaupt, eine Autowerkstatt, eine Schule für technische Berufe im Gastronomiegewerbe, eine für Schneiderhandwerk und Konfektion und eine Schule für Werbung. Alle Kurse fanden in einem bescheidenen Haus statt, da steht die Adresse, das ist jetzt nicht so wichtig, die aus allen Nähten platzte. Angebot und Nachfrage der Bildungsprogramme in Barcelona standen denen in Madrid nicht nach. Im Dezember 1938 besuchten dort, also Barcelona, täglich im Schnitt 600 bis 800 proletarische Frauen die Kurse der Mujeres Libres. Vor allem die Fahrschule sorgte in Barcelona für Furore. Vor dem Krieg hat es in der Stadt exakt zwei Frauen gegeben, die einen Führerschein besaßen. Noch 1993 erinnerte sich die ehemalige Aktivistin Pura Pérez Alcos mit diebischem Vergnügen an die Gesichter der Fahrgäste beiderlei Geschlechts, die nach dem Beginn der sozialen Revolution in einen kollektivierten Bus oder eine Straßenbahn eingestiegen seien und plötzlich bemerkt hatten, dass eine Frau am Steuer saß. Einige waren einfach nur verblüfft, andere gerieten regelrecht in Panik. Es spricht für Perez Bescheidenheit, dass sie vergaß zu erwähnen, dass sie eine der ersten Frauen war, die in Barcelona eine Straßenbahn fuhren. Außerdem gab es noch Radioprogramme für Frauen und eine öffentliche Bibliothek. Sie zogen auch am Wagen mit einer sogenannten und sehr beliebten mobilen Bibliothek durch die Straßen. Jetzt kommt ein paar Rückblenden überhaupt zum medizinischen Vorstellungsvermögen von gebildeten Frauen in Spanien auf einem medizinischen Kongress 1860, und zwar international, das war in Brighton, hatten die Vortragenden noch behauptet, gebildete Frauen wurden automatisch unfruchtbar. Und im 19. Jahrhundert hatte Frauenbildung in Spanien genau drei Fächer, Religion, Körperpflege, Näharbeiten. Also man sieht eigentlich, wie revolutionär auch diese Kurse, diese Bekämpfung der Unwissenheit, hat natürlich auch mit der modernen Schule, den Einflüssen von Francisco Ferrer zu tun. Und wiederum ein Seitenhieb auf die Männer in der anarchistischen Bewegung. Nicht zufällig war die CNT auf ihrem im allgemein eher als profeministisch eingeschätzten Nationalkongress in Saragossa 1936 von ihrem ursprünglichen Kurs schon wieder abgerückt, hatten arbeitende Frauen plötzlich wieder die Schuld an der grassierenden Arbeitslosigkeit der Männer gegeben und als Ziel weiblicher Bildungsprogramme ausdrücklich die Mutterschaft nach der Schule hervorgehoben. Das also zu dem ganzen patriarchalen Umfeld, mit dem sie sich rumschlagen mussten. Und es kam dann noch schlimmer, weil es gab, das überspringe ich jetzt natürlich, auch Probleme mit der Finanzierung. Sie haben ein bisschen Geld bekommen für ihre Ausbildungskurse, aber hat vorne und hinten nicht gereicht, auch für die Zeitung. Das meiste mussten sie selber sammeln. Und schließlich wurden dann die latenten Spannungen offen ausgetragen, und zwar auf dem 14-tägigen Nationalplenum der anarchistischen Bewegung Spaniens im Oktober 1938. Dort wurde eine Delegation der Mujeres Libres, die nur ein paar Schritte vom Kongressort entfernt wartete, in den Kongress nicht vorgelassen. Es erinnert sich Sarah Berenguer, nur Emma Goldman ließen sie rein. Die konnten sie schlecht vor der Tür stehen lassen. Erst am letzten Tag wurde ein Memorandum, das die Mujeres Libres vorstellen wollten, in Auszügen vorgelesen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass in diesem Memorandum eben jenes Verhalten der Männer scharf kritisiert wurde, das sie während des Kongresses eifrig an den Tag legten. Vor allem aber ging es den Mujeres Libres darum, endlich ein fester organisatorischer Bestandteil der anarchistischen Bewegung zu werden. Die Reaktion des Kongresses auf den Integrationsantrag jedoch lautete, Frauen hätten zu wenig Erfahrung mit politischer Organisation. Die Mujeres Libres sollten deshalb mit einem Beitritt warten, bis sie mehr Erfahrung gesammelt hätten. Aber dabei blieb es. Es kam sogar im Februar 1939, kurz vor dem Ende des Bürgerkriegs, noch zu einem schlimmeren Treffen mit männlichen Genossen. Auf einem außerordentlichen Treffen verschiedener Organisationen, der Mujeres Libres und dem Nationalkomitee der FAI, die FAI war im Grunde die rein anarchistische Organisation, die in Verbindung stand mit der Massengewerkschaft CNT, kamen die Delegierten der FAI noch einmal auf den abgelehnten Beitrittsantrag der Mujeres Libres vom Oktober 38 zurück. Und sie erklärten, in Barcelona haben wir die Mujeres Libres nicht als regulären Zweig der anarchistischen Bewegung anerkannt, weil Männer und Frauen in der libertären Bewegung grundsätzlich gleich sind. Wenn wir eine ausdrücklich feministische Organisation zulassen, beginnt die Ungleichheit. Also, reine Behauptung übrigens, dass sie gleich gewesen wären. Jetzt kommt ein Kapitel über die Zeitschrift Mujeres Libres. In der Redaktion saßen alle drei Gründerinnen auch der Organisation, also Lucia Sanchez Sarnil, Mercedes Coma Posada, immer Schwierigkeit mit dem Namen, und Amparo Poc. Insgesamt hat die Zeitschrift 13 Ausgaben von 1936 bis 1938 rausgebracht, unregelmäßig. Die in den Ausgaben waren diese Kurzgeschichten von Amparo Poc immer drin. Die wurden aber 1938 auch noch mal als eigene Broschüre herausgegeben. Es gab, wie gesagt, Texte nur von Frauen. Beiträge gingen von Männern in der Redaktion immer wieder ein, wurden höflich, aber bestimmt zurückgewiesen. Auch der Vertrieb und der gesamte Schriftverkehr wurde von Frauen erledigt. Dabei waren die drei Redakteurinnen durchaus nicht einer Meinung. Schon bei dem ersten Text aus dem Sanatorium des Optimismus, den ich euch vorgelesen habe, gibt es ja eigentlich eine egalitäre, harmonische Verbindung zwischen den Ärzten und den Krankenschwestern. Die Ärzte sind ja auch Männer. Das habt ihr ja auch schon, hatte ich ja auch vorgelesen. Und also Amparo Poc war eigentlich immer dafür, dass Männer teilnehmen konnten, dass es eine rein von Frauen gestaltete Zeitschrift war, ging stark auf Sanchez Sarnil zurück. Und Amparo Poc hat es dann akzeptiert. Interessant auch die Leserinnenzuschriften, die die Redaktion oft körbeweise erhielt und die zwei Forscherinnen ausgewertet haben. Und die beweisen, dass sie ihr gewünschtes Publikum sehr wohl erreichten mit der Zeitschrift Mujeres Libres. Unter anderem erkennt man dies an der Rechtschreibung, die auf sehr geringe Schulbildung und eine zum Teil kaum vorhandene Alphabetisierung schließen lässt. Typisch für Frauen im proletarischen Milieu dieser Zeit. Die Zeitschrift selbst wurde tatsächlich ein politisches, soziales und kulturelles Lernmedium für proletarische Frauen und Mädchen, da sie sich notfalls im Ateneo, also in diesen Kultureinrichtungen, oder bei informellen Gruppentreffen einfach gegenseitig vorlasen. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass viele Anarchistinnen mit Hilfe der Zeitschrift überhaupt erst lesen und schreiben lernten. Während des Bürgerkriegs gab es Mujeres Libres übrigens auch als Wandzeitung. Es gab auch Fotografien der bekannten anarchistischen Fotografin Kathy Horner drin und Radierungen, Zeichnungen des avantgardistischen Bildhauers und Malers Balthasar Lobo. Das war der Ehemann von Mercedes Coma Posada, von dem ich schon gesprochen hatte. Dann haben sie auch immer wieder moderne Kunst versucht mit einzubinden ins Layout der Zeitung. Und medizinische Aufklärungsartikel, die stammten natürlich auch von Amparo Poc. Sie benutzte das Pseudonym Dr. Salud Alegre, Dr. Fröhliche Gesundheit. Jetzt kommt vom Autor ein interessantes Kapitel auch über die literarische Tradition, also medizinische Aufklärungsarbeit über Literatur zu vermitteln, was ja auch in diesem Sanatorium des Optimismus passiert. Die Abenteuer des Dr. Gute Laune und seiner Gehilfinnen und Gehilfen waren gedacht als literarische Medizin, als Balsam für die Seele in einer Welt, die in Blut und Chaos zu versinken drohte. Mit ihrer scheinbaren Verschränkung von Medizin und fiktionaler Erzählliteratur standen Amparo Pocs Erzählungen in einer langen Tradition. Dann fängt er an mit, dass es selbst Hippokrates in der Antike schon gemacht hätte. Und es gibt auch eine bestimmte spanische literarische Tradition, die medizinische Erkenntnisse in eine literarische Vermittlungsform verpackt. Eine Allegorisierung medizinischer Sachverhalte, nennt es der Autor. Jetzt zu dem Kapitel, was die Amparo Poc an sonstigen Aktivitäten während der Revolution und Bürgerkrieg, also von 1936 bis 1939, gemacht hat. Sie war die jüngste der drei Gründerinnen der Mujeres Libres. Sie hatte einen stark individualistischen Charakter. Ein Zitat von ihr: Es ist nicht einzusehen, auf welche Weise eine Gemeinschaft frei sein soll, wenn sie aus Individuen besteht, die von allen Seiten eingeschränkt werden. Also individuelle Freiheit als Voraussetzung kollektiver Freiheit. Sie hatte, das hatte ich auch schon kurz erwähnt, viele Geliebte, zuweilen mehrere gleichzeitig, und genoss es, ihren Genossinnen freundschaftlich mit deren monogamen Beziehungen aufzuziehen. In Das sexuelle Leben der Frau, das sie 1932 geschrieben hat, heißt es: Diese Frauen, die für die Liebe auf alles verzichten, die nicht leben können, wenn sie keine starke Männerhand auf den ihren spüren, werden allmählich nur noch für eine bestimmte Art von Romanen taugen. Denn der neue Typus Frau schenkt uns wilde Heldinnen, die vor Genuss aufstöhnen, wenn sie zwischen den Trümmern einer alten Liebe ihre verlorene Freiheit wiederfinden und die fremde Hände weder wünschen noch brauchen, die sie vor den Dornen des Lebens zurückhalten wollen. Und nochmal sie: Der gesamte repressive Klüngel des Kapitalismus verteidigt die Monogamie in seinen sexuellen Regelbüchern, weil er genau weiß, dass nur hier ein Umsturz die wahre Revolution bewirkt. Paarbeziehung, Privatbesitz, Kapitalismus. Das sind die drei Säulen, die sich gegenseitig stützen. Dann kommen ihre sonstigen Aktivitäten. Da hatte ich schon mal kurz erwähnt, dem immer eigentlich freundschaftlich verbundenen Angel Pestaña ist sie gefolgt in die syndikalistische Partei, Partido Sindicalista. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass sie auch Mitglied im Gesundheitsministerium von Federica Monsini war und dort eigentlich sehr, sehr viel Arbeiten übernommen hat. Dann heißt es nochmal zu Ihrer einerseits medizinischen Arbeit, andererseits aber auch aus einer Überzeugung gewonnene Einsicht, im Bürgerkrieg nicht bewaffnet kämpfen zu wollen. Ihre vielleicht ungewöhnlichste und bemerkenswerte politische Positionsnahme war, dass Amparo Poc auch in den blutigen Wirren des Bürgerkriegs und einer oft alles andere als gewaltlosen Revolution eine überzeugte gewaltfreie Antimilitaristin und Kriegsgegnerin blieb. Im Februar 1936, kurz nach dem kurzlebigen Sieg der Volksfront, war sie Präsidentin der neu gegründeten Spanischen Liga der Kriegsgegner, die sich als spanische Sektion den weltweit organisierten War Resistance International, antimilitaristische Internationale, anschloss. Da sind wir als Graswurzelrevolution auch bis heute noch Mitglied. Zu einer Massendemonstration, mit der die CNT am 18. Juli 1936, just dem Tag des Kriegsausbruchs in Spanien, eigentlich gegen die drohende Kriegsgefahr in Europa hatte protestieren wollen, wurde Poc y Gascón bereits als Rednerin der War Resistance International eingeladen. Die Mitglieder der Spanischen Liga der Kriegsgegner nahmen während des Bürgerkriegs klar Partei für die republikanische, sogar in Poc y Gascons Fall revolutionäre Seite im Kampf gegen Franco Stellung. Sie weigerte sich jedoch strikt, sich an gewaltsamen Aktionen zu beteiligen. Die Aktivität von Poc y Gascón in den Mujeres Libres hat auch dazu geführt, dass die Mujeres Libres relativ wenig offen Propaganda gemacht hat, dass Frauen in die Milizen gehen. Sie hatte schon in Einzelfällen unterstützt, aber sie hat keine Propaganda dafür gemacht. Nicht nur Poc y Gascón war Antimilitaristin übrigens, sondern Sao Neill auch. Poc y Gascón schreibt dazu, unser Gewissen weist den Krieg ganz und gar zurück. Unser Herz kann Gewalt unter keinen Umständen als vernünftig und gerecht anerkennen. Kein Ergebnis hat unsere Überzeugung schwankend gemacht. Sie haben eigentlich eher Hoffnung geschöpft, schon aus der 1931 durch eine kurzfristige Revolution entstandenen Zweiten Republik in Spanien, die ja auch das Königtum schon abgeschafft hatte und in der Verfassung festgelegt wurde, Spanien verzichtet auf den Krieg als Mittel der nationalen Politik. Daraus wurde dann nichts, deswegen so ab Mitte der 30er Jahre wurden dann diese explizit antimilitaristischen Gruppen gegründet, die Spanische Liga der Kriegsgegner. Lucia Sánchez Saronil, ich hatte das gerade gesagt, hat im gleichen Jahr wie Poc y Gascón auch eine Position zur Gewaltfreiheit gehabt. Zitat Sánchez Saronil: Die Revolution braucht keine Waffen, denn wenn die Waffen dazu dienen, die Revolution zu machen, dann dienen sie auch dazu, sie zu ersticken oder unmöglich zu machen. So, jetzt lese ich dazu zu dieser Positionsnahme noch einen satirischen Text von Poc y Gascón vor. Der heißt: Überwacht und staatlich geprüft, ist aus dem Oktober 1936, also mitten in der sozialen Revolution. Über viele Monate haben wir unser Sanatorium geschlossen gehalten. Oh, es war ein tragischer, haarsträubender Morgen, wie in einem Kriminalfilm. Wir waren gerade dabei, eine Eingabe zur Verteidigung des moralisch einwandfreien Badekostüms vorzubereiten. Einfach hinreißend, so eine Art Taucheranzug mit gekräuselten Spitzen und dergleichen. Als Frau Krieg und Frau Revolution nach Dr. Gute Laune fragten, dem Direktor des Sanatoriums. Frau Krieg trug einen Korb, von dem der arme Doktor annahm, es seien Eier darin. Und Frau Revolution hatte eine Schachtel dabei, die aussah, als wäre sie voller Bonbons. Dr. Gute Laune ist ein Genussmensch und schrecklich naschsüchtig. Er beeilte sich, die beiden zu empfangen und schleckte sich schon die Finger dabei. Aber, ja, die Eier waren Bomben und die Bonbons waren Patronen. Danach war im Sanatorium die Hölle los. Alle niesten und husteten, hielten sich das Tuch vor den Mund und krochen auf allen Vieren herum mit den Stühlen über dem Kopf. Als sich der Pulverdampf verzog, bemerkten wir, dass zwei Ärzte fehlten. Glücklicher Traum und Menschenliebe. Beide waren verschwunden. So eine Art Bergrettungssuchtrupp hat sie überall gesucht. Vergeblich. Und wir haben unser Sanatorium wieder öffnen müssen, obwohl wir fast umkamen vor Schmerz, die beiden verloren zu haben. Den medizinischen Direktor hat dieses Erlebnis gehörig durchgeschüttelt. Der arme Doktor Gute Laune hat wirklich ein paar schlimme Tage hinter sich. Aber immerhin, wir arbeiten wieder, endlich. Überwacht und staatlich geprüft von unseren Patienten und deshalb arbeiten wir auch sehr schlecht. All diese Eifersüchtigen, Pessimisten, Verbitterten, Melancholiker. Ach, Genosse Besucher, seitdem das Sanatorium überwacht wird, macht hier niemand mehr sauber. Niemand fühlt sich zuständig, niemand gibt sich Mühe. Und das Komitee Nummer 10.084.926.800 des republikanischen Spanien hält seine Beratung auf der Pfaffengalerie ab. Mit dem Rücken zum Leben und zur Sonne. Also, als die Frau Krieg und die Frau Revolution ins Sanatorium kommen, werden plötzlich vermisst glücklicher Traum und Menschenliebe. So eine Allegorie. Und das Interessante ist, diese Texte in der Broschürenform, die gingen bis an die Front. Also die Frontkämpferinnen haben diese Texte im Grunde gelesen. Als der Angriff frankistischer Truppen auf Madrid begann, war Pocky Gascon als Ärztin unverzüglich an die Front geeilt. Sie arbeitete dort als sogenannte Arztmilizionärin und leitete ein Feldlazarett vor den Toren der Hauptstadt. Für das Gesundheitssyndikat der Sanité improvisierte sie außerdem Krankenstationen mit in verlassenen und zerschossenen Gebäuden, in ehemaligen Klöstern, Kirchen, aber auch in Luxushotels wie dem Ritz von Madrid. Auch Sportstadien wurden notdürftig zu Lazaretten umgewandelt. Als Federica Monseni das Amt der Gesundheitsministerin übernahm und damit zur ersten Frau in der Geschichte Westeuropas wurde, die ein Ministerium bekleidete, berief sie Amparo Poc in den neu gegründeten staatlichen Rat für Sozialfürsorge. Ihr vernichtender Spott über Eitelkeiten, Vetternwirtschaft und pompöse Unfähigkeit in staatlichen Ministerien, den sie in ihrer Erzählung »Ministeriale Miasmen« ausgießt, speiste sich demnach nicht aus anarchistischer Ideologiefestigkeit, sondern war über lange Monate für die Ärztin aus Saragossa täglich gelebte Erfahrung. Das ministeriale Miasmen werde ich gleich noch lesen als Abschluss. Zu den Aufgaben, die Pocky Gascon als Unterstaatssekretärin für Sozialfürsorge nun zusätzlich zu bewältigen hatte, gehörte unter anderem die massenhafte Evakuierung von Kindern ins Ausland. Nichts kennzeichnet den humanitären Pragmatismus der anarchistischen Ärztin besser als die Tatsache, dass die erste Gruppe von Kindern, die sie zu betreuen hatte, von ihr über Valencia nach Russland geschickt wurde. In Stalins Russland wohlgemerkt, von dem viele Anarchistinnen und Anarchisten damals schon genauso wenig hielten wie heute. Hauptsache sie entgingen den Bombenangriffen der deutschen und italienischen Luftwaffe, die auf Seiten Francos kämpfte. Dann hat sie... Hier sind doch auch schon Häuser verbrannt, die Sterne runtergekommen, die Wasserstoffbomben gefallen in meiner Wahrnehmung. Die ganze Stadt wird kaputt gemacht und richtet sich von unten wieder auf. Ja. Und der Wald, der lässt wird auch nicht überall in Ruhe gelassen. Das geht auch schon in Flammen manchmal auf, ne? Ja. Sie hat dann Farmschulen gegründet. Die Farmschulen waren eigentlich nichts anderes als Flüchtlingsheime für Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern oder auch alleine zu Zehntausenden in die Stadt drängten. Sie waren allerdings nicht trist, sondern bunt, lebendig und arbeiteten mit einem progressiven pädagogischen Anspruch. Das Konzept dazu stammte von Amparo Poc y Gascon. Ihren Namen erhielten die Farmschulen, weil sie meist in alten Bauernhöfen eingerichtet wurden, aber auch in kollektivierten Privatgärten großer industriellen Villen, in denen die Kinder freien Auslauf hatten und nahe an der Natur waren. Gleichzeitig, gemeinsam mit der Liga gegen Krieg und den Mujeres Libres, übte Pocky Gascon Druck auf die republikanischen Autoritäten aus, die alten kirchlichen Waisenhäuser vollständig zu schließen. Düstere, meist baufällige Kästen, die aussahen wie Gefängnisse. Dann eine interessante Position. Die Mujeres Libres waren außerdem klar gegen Prostitution und bemühten sich mit ihren Libertarios de la Prostitución, Werkstätten zur Befreiung von der Prostitution, junge und nicht mehr ganz so junge Frauen vom Strich herunterzubekommen. Sie bekamen kostenlose Versorgung, Psychotherapie und erhielten, wenn sie wollten, eine berufliche Ausbildung. Das wurde auch vom Gesundheitsministerium angeregt. Inwiefern und wie tief Amparo Poc in diese Kampagnen involviert war, ist allerdings nach Lage der mir vorliegenden Fakten, schreibt der Autor, noch ungeklärt. So, und das letzte Kapitel ist praktisch Kriegsende, Exil und die letzten Lebensjahre. Es gab dann sozusagen, als Franco den Krieg gewonnen hatte, ab Anfang 1939 die sogenannte Retirada, schätzungsweise 500.000 bis 600.000 Spanier, Spanierinnen der republikanischen Zone, meist natürlich Anarchistinnen, flohen nach Frankreich. Im Februar 1939 floh Amparo Poc y Gascón gemeinsam mit Hunderttausenden republikanischer Flüchtlinge über die Grenze. In eisiger Kälte, und das war die ganz schlimme Willkommenskultur, kann man nicht sagen, der französischen Armee. Ich habe in Frankreich sogar noch alte Spanierinnen auf einer Veranstaltung gesehen, die sich noch darüber beklagt haben im hohen Alter, wie schlimm sie empfangen worden sind. In eisiger Kälte wurden Männer, Frauen und Kinder ausgemergelt, wundgelaufen, halb verhungert, in Lagern interniert, die, wie etwa im heute noch beliebten Badeort Argelès-sur-Mer am Mittelmeer, nur aus einer mit Stacheldraht abgezäunten Sandfläche bestanden. Die Todesziffer unter den Geflüchteten war bedrohlich hoch. Der Winter 1939 war zudem besonders hart. Und in der Phase hat Amparo Poc in den Lagern gleich wieder ihre Funktion als Ärztin aufgenommen und hat versucht, so gut es ging, diese Geflüchteten in Lagern zu betreuen, zu verarzten. Dann im weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs vor allem hat sie in Frankreich überlebt. Während des Zweiten Weltkriegs war sie Zeichnerin, vor allem von Postkarten, dann Hutmacherin und arbeitete auch illegal als Ärztin. Sie konnte nämlich als Rotfrankistin, also Rotspanierin, nicht legal arbeiten für das spanisch-republikanische Rote Kreuz in den französischen Internierungslagern und schließlich im internationalen Roten Kreuz. Dort gab sie auch Fortbildungskurse für Kinderheilkunde und Anatomie. Sie lebte dann nach der Befreiung im Ateneo in Toulouse, war dort in einem anarchistischen Bildungszentrum aktiv. Noch zu Beginn der 50er Jahre war sie regelmäßige Autorin der wichtigsten libertären Exilzeitschrift in Toulouse, Zenit. Das Zenit ist ein Wortspiel mit den Buchstaben CNT. Hier verarztete sie auch während des Zweiten Weltkriegs und danach verletzte Guerillakämpfer gegen Franco, die also über die Grenze gingen, weiterkämpften, dann verletzt zurückkamen, hat sie auch verarztet. Und Leute aus der Resistance. 1962 bereitete sie sich sogar darauf vor, auf Bitten des gewaltfreien Netzwerks um die Hispanistin Marie Lafranc nach Algerien überzusiedeln, um dort die Verwundeten des grausamen Kolonialkriegs zu pflegen, den Frankreich in dem nordafrikanischen Land führte. Nur das Ende des Algerienkriegs hielt sie in Toulouse. Sie war also ständig äußerst arbeitsam und ist dann allerdings an Hirntumor erkrankt und 1968 gestorben. Von 68 hat sie selber nichts mehr mitgekriegt. In Toulouse. Dann ist erstmal komplett sie dem Vergessen anheimgefallen, wie ja überhaupt über Frauengeschichte dann erstmal nicht mehr geforscht wurde, in 70er, 80er Jahren nicht. Und in dem Moment, in dem Frauenforschung eigentlich wieder anfing, ist sie dann auch durch Arbeiten von Mary Nash, Martha Ackelsberg, Antonina Rodrigo auch wiederentdeckt worden. Und inzwischen ist sie sogar auch anerkannt. Am 15. Oktober 2002, zu ihrem 100. Geburtstag, enthüllte der Rektor ihrer ehemaligen Universität, Felipe Petris, eine Ehrenplakette mit der der zentrale Saal der Universität in Sala Amparo Pocchi Gascon umbenannt wurde. Es gibt nicht viele Universitäten, die ein Gebäude nach einer Anarchistin benennen. Auch eine kämpferische Frauenorganisation in Aragon trägt ihren Namen heute. So sieht sie also kurz vor ihrem Tod aus. Und geht's noch? Soll ich die letzte Geschichte von ihr noch vorlesen? Das heißt also Ministeriale Miasmen von 1938. Eines Tages, so es ihr gefällt, wird die Geschichte das feige Attentat offenbaren, dessen Opfer der Direktor des Sanatoriums geworden ist. Weil die Welt auf dem Kopf stand, wurde Dr. Guter Laune eines Tages dringend zum Haus eines alten Freundes gerufen, der der gleichen politischen Partei angehörte wie er. Denn Dr. Gute Laune ist Mitglied einer politischen Partei. Das ist ein bisschen eine autobiografische Anspielung, denn sie selber war ja als Anarchistin Mitglied dieser Pestania, Partido Sindicalista. Nun ja, in all dem Durcheinander geschah es, dass der arme Doktor, der noch nicht einmal gelesen hatte, was in seinem Mitgliedsausweis geschrieben stand, sich plötzlich in eine Person von höchster Wichtigkeit verwandelt sah. Denn sein geliebter Freund aus Jugendtagen war kein geringerer als der Untersekretär eines der nationalen Ministerien. Der bedauernswerte Direktor des Sanatoriums erschrak fürchterlich und wurde ständig zu den unpassendsten Gelegenheiten rot. Auch wenn sie unartig und revolutionär daherkam, waren ihm Ministerien doch immer, wie sehr, wichtige Sachen vorgekommen. Arglos glaubte er, in jedem von ihnen drehe sich ein kleines Rädchen im großen Getriebe des nationalen Lebens und die Aufgabe aller Ministerialen, von der Ordonnanz bis zum Minister, bestehe einzig und allein darin, dieses Rädchen gut eingefettet zu halten. »Aber was werde ich denn tun müssen?«, fragte der Ahnungslose seinen Freund, den Untersekretär. »Oh, lass dich überraschen. Wir müssen alles strukturieren. Den konstruktiven Kräften muss eine Gasse gebahnt werden. Es besteht höchste Notwendigkeit, die Manifestation der intrinsischen und spontanen Aktionskonvergenz zu realisieren.« Am Ende entschloss sich der Doktor, nachdem er eine Aspirin geschluckt hatte, alles mitzumachen, zu strukturieren, zu konstruieren, zu konvergieren und was der Vokabeln sonst noch war. Und all das mit einer Zuversicht und einem Enthusiasmus, die einem Lust machten, ihm eine Tomate an den Kopf zu werfen. Gleich an seinem ersten Tag im Ministerium fiel ihm etwas auf. Da waren Leute, viele Leute, viel zu viele Leute und alle in geachteten und distinguierten Diskussionskreisen. Rasch machte er Bekanntschaft. Da waren zum Beispiel der Verwalter von »Ich weiß nicht was«, der es aber nicht mochte, wenn man ihn auf das Thema Buchführung ansprach. Ein anderer war ein hochtrabender Staatsrat, der sich ununterbrochen Sorgen um den gebührenden Respekt gegenüber dem jeweiligen Dienstgrad machte und immer einen Dienstwagen zu seiner Verfügung haben musste. Der Direktor fragte, wann Strukturierung, Konvergierung und all die anderen Sachen denn nun beginnen würden. Daraufhin gaben sie ihm eine Aktenmappe voller Papiere und bedeuteten ihm, dass er, wenn es seine Güte und Befähigung unter Beweis stellen wolle, vor allem ein hübsch bescheidener, braver und stiller Beobachter bleiben solle. Bitteschön. Sie können es sich nicht vorstellen. Alles musste geändert werden. Es sollte ein Ende gemacht werden mit dem Verfall der Moral und den bewaffneten Raubüberfällen. Augenblicklich wurden radikale Maßnahmen beschlossen. Nur wusste niemand so recht, wie man all die nutzlosen Spesenritter loswerden sollte, die nur durch Kontakte auf ihre Posten gekommen waren. Für solch eine schwierige Aufgabe brauchte es tatkräftige und einfühlsame Unterstützer. Das waren unter anderem der Schwager des Cousins eines Staatsrats, der eine Festanstellung verlangte, weil er eine Frau und 6 Kinder habe, die mindestens 2 bis 3 Mal am Tag zu essen haben wollten. Die Gierhälse. Dann war der Bruder eines Sektionsleiters, der seine Familie gerne nahe bei sich haben wollte, worüber sich all die anderen mit Erstaunen das Maul zerrissen. Und schließlich, um die Liste nicht zu sehr ausufern zu lassen, gab es noch eine Sammlung von Freundinnen und Freunden einer hochangestellten Persönlichkeit, die sich mit Vergnügen bereit erklärten, die Spesenritter zu ersetzen. Nachdem ein strategischer Plan erarbeitet worden war, gab man all den Moralvergessenen einen tüchtigen Stoß und setzte, damit sie nicht wieder kommen konnten, an ihre Stelle den Schwager, den Bruder und die Freundinnen und Freunde. Dr. Gute Laune hat den Tick, auf Federkielen herumzukauen, wenn er nervös ist. So kam es, dass er innerhalb von 2 Monaten ein gutes Dutzend Federkeile verspeiste, nebst 3 vollständigen Füllfederhaltern. Strukturierung, konstruktive Kraft und Konvergenz zeigten sich nirgends. Statt ihrer sah man nur nachdenkliche Gesichter mit leisen Spuren von ungerechtfertigten Gehaltsansprüchen. Der arme Dr. Gute Laune begann, Gewicht zu verlieren, seinen Appetit zu verlieren, seinen Schlaf zu verlieren und schließlich verlor er sich fast selbst. Endlich, eines Tages, rief ihn der Minister zu sich und erklärte ihm, die Stunde sei gekommen, nun müsse er arbeiten, arbeiten, arbeiten. Er gab ihm 7 Mappen voller Papiere, die er studieren solle, und Dr. Gute Laune kam fast um vor Glück, weil er glaubte, nun werde endlich alles in Gang kommen. Am gleichen Abend jedoch kam es zur Krise und er musste alles zurücklassen. Das ist also Ihre Satire über Vorgänge im Ministerium, an dem Sie alle Teil Ihrer Widersprüche, die Sie ausgehalten hat, bei Federica Monsini selber mitgearbeitet hat. Ja, danke fürs Zuhören.